Sie hören heute die 9. Folge der Sendereihe Aus dem Leben David Copperfields. Nach dem Roman von Charles Dickens für den Rundfunk geschrieben von Otto Bielen. Ich hatte ein halbes Jahr lang für Zeitungen geschrieben und so viel Erfolg gehabt, dass ich das langweilige Berichterstatten als Stenograf endlich aufgab. Auch Traddles war tüchtig vorangekommen. Er hatte in einem halben Jahr von seinem bescheidenen Einkommen 100 Pfund zurückgelegt und besaß nun endlich ein eigenes kleines Rechtsanwaltsbüro. Du bist sehr beschäftigt, Traddles. Das möchte ich nicht sagen, David, aber es geht. Es geht langsam, aber es geht. Man muss Geduld haben. Wie geht es bei dir zu Hause? Gut, Traddles, ich glaube, es geht uns gut. Und was machen unsere Freunde? Von Mrs. Micawber habe ich einen Brief aus Canterbury bekommen. Ein merkwürdiger Brief, Traddles. Er ist sehr verworren und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Willst du ihn lesen? Hier. Canterbury, Montagabend. Sie werden sich wahrscheinlich wundern, lieber Copperfield, dass Sie diesen Brief empfangen. Noch mehr über seinen Inhalt. Noch mehr über die Bedingung unbedingten Schweigens, die ich Ihnen auferlegen muss. Aber meine Empfindungen als Gattin und Mutter bedürfen der Erleichterung. Sie schreibt so schwungvoll, David, wie Mr. Micawber persönlich. Das tut sie. Aber lies weiter. Sie werden wissen, lieber Copperfield, dass zwischen mir und Mr. Micawber, den ich nie verlassen werde, immer ein bedeutendes gegenseitiges Vertrauen geherrscht hat. Mr. Micawber hat vielleicht manchmal einen Wechsel ausgestellt oder Schulden gemacht, ohne mich zu Rate zu ziehen, oder er hat mich über die Zeit getäuscht, in der diese Wechsel fällig waren. Aber im Allgemeinen hat Mr. Micawber keine Geheimnisse gehabt vor dem Busen meiner Liebe und hat regelmäßig vor dem Zubettgehen die Ereignisse des Tages mit mir besprochen. Die gute Mrs. Micawber. Aber irgendetwas muss geschehen sein, Traddles. Lies nur. Ja. Sie werden sicher bestürzt sein, wenn ich Ihnen nun mitteile, dass sich Mr. Micawber ganz und gar verändert hat. Er sieht nicht mich und sieht nicht seine Kinder. Er ist zurückhaltend. Er ist geheimnisvoll. Von morgens bis abends hält er sich im Büro Mr. Heaps auf und ich erfahre nichts. Mr. Micawber schweigt und ist mürrisch. Er ist geizig. Er entfremdet sich seiner Familie und hat die pekuniären Mittel zur Bestreitung unserer Ausgaben aufs Äußerste beschränkt, sodass sie nur unter größten Schwierigkeiten von ihm zu erlangen sind. Und er verweigert jede Aufklärung darüber, warum er das tut. Mit einem Wort, Copperfield, ich bin besorgt und ratlos und weiß nicht, was tun und so weiter. Mit besten Grüßen an Sie und Dr. Traddles, Ihre tief betrübte Emma Micawber. So kenne ich Mr. Micawber gar nicht. Er ist nicht mehr leichtsinnig, er ist nicht mehr heiter, nicht mehr großzügig. Was ist da los? Das frage ich mich auch, Traddles. Ich möchte ihr schreiben. Aber was kann ich ihr sagen, als dass sie sich bemühen muss, Geduld zu haben? Micawber, ein ernsthafter, mürrischer Mann? Das ist kaum zu glauben. Eben. Aber deswegen bin ich nicht eigentlich hier, Traddles. So? Ich wollte dich vielmehr fragen, ob du mich nach Highgate begleiten möchtest. Nach Highgate? Zu Steerforths Mutter. Sie erwartet mich. Ich glaube, es handelt sich um James Steerforth und vielleicht um Emily. Hat denn Peggotty inzwischen irgendetwas von seiner Nichte gehört? Ist sie noch mit Steerforth beisammen? Wir wissen es nicht. Denn Peggotty hat sie nicht gefunden. Noch immer nicht. Darum will ich nach Highgate. Ich möchte, dass du mitkommst, Traddles. Ich komme gern mit, David. Als ich mit Traddles in Highgate ankam, empfing uns Steerforths Mutter auf der Terrasse vor dem Wohnzimmer. Sie saß in einem Korbstuhl, sehr verändert. Ihr Haar war grau geworden und um ihren Mund hatte sich eine Falte gebildet. Nehmen Sie einen Stuhl, Copperfield. Danke. Setzen Sie sich, Dr. Traddles. Danke, gnädige Frau. Sie wünschen mich zu sprechen, Madam? Ja. Sagen Sie mir, Copperfield, ist das Mädchen, mit dem mein Sohn fort ist, diese Emily? Ist sie gefunden worden? Man hat sie überall gesucht, Madam. Aber vergeblich. Haben Sie Nachrichten gelegt vor? Sie ist fort von ihm. Es ist zu Ende. Sie ist fort von James? Ich weiß das nicht von meinem Sohn. Aber sie hat ihn verlassen. Und er sie. Wenn man sie nicht findet, wird sie vielleicht nie gefunden werden. Sie ist vielleicht tot. Wollen Sie erfahren, was man von ihr weiß? Aber natürlich, gnädige Frau. Aber wieso nehmen Sie an, dass... Warten Sie, Copperfield. Gnädige Frau, haben geläutet? Lady, man soll herkommen. Jawohl, gnädige Frau. Mein Sohn hat mir nur sehr wenig geschrieben, Copperfield. Und er war in der Zwischenzeit nie zu Hause. Auch weiß ich nicht, wo er jetzt unterwegs ist. Ich habe meinen Sohn verloren. Ich weiß das genau. Vor einigen Wochen hat er seinen Diener Littimer entlassen. Seither weiß ich nichts mehr von ihm. Ich kann auch nichts dazu tun. Aber vielleicht kann ich dem Vater oder Onkel dieses Mädchens, wie heißt er nur, dieser Fischer? Dan Peggotty, Madam. Ja. Vielleicht kann ich ihm helfen. Er sucht sie noch immer? Ja, Madam. Ich bedauere die ganze Sache sehr, Copperfield. Meines Sohnes wegen und meinetwegen, aber bitte... Littimer ist hier, gnädige Frau. Soll herkommen? Ja, gnädige Frau. Gnädige Frau? Littimer, erzählen Sie Mr. Copperfield und Dr. Traddles, was Sie wissen. Und ohne Umschweife. Jawohl, gnädige Frau. Mr. Steerforth und ich, Madam... Sprechen Sie nicht zu mir, Littimer. Sprechen Sie zu Mr. Copperfield. Jawohl. Mr. James Steerforth und ich, Sir, waren mit dem Mädchen auf Reisen, seit wir Yarmouth verlassen haben. Wir sind an vielen Orten gewesen, in Frankreich, in der Schweiz, in Italien. Ja, ich weiß, Littimer. Mr. James Steerforth, Sir, war sehr gut zu dem Mädchen und hing zuerst sehr an ihr. Er war eine lange Zeit ganz anders, als ich ihn sonst gekannt habe, seit ich in seinen Diensten bin. Das Mädchen war auch sehr freundlich und ist zufrieden gewesen. Und niemand hätte in ihr ein einfaches Fischermädchen vermutet. Überall, wo Mr. Steerforth mit ihr hinkam, ist sie sehr bewundert worden. Sie war sehr schön, Sir. In teuren Kleidern. Ja, ja. Und? Das ging so eine Zeit lang sehr gut. Nur manchmal ist sie etwas traurig und niedergeschlagen gewesen. Dann hat sie angefangen, Mr. Steerforth durch ihre Niedergeschlagenheit und ihre Launen zu langweilen. Und das Zusammenleben war nicht mehr so gut zwischen ihnen. Mr. Steerforth ist manchmal sehr ärgerlich und gereizt gewesen. Und es wurde immer schlimmer. Was mich betrifft, kann ich sagen, dass ich es mit beiden damals sehr schwer hatte. Ersparen Sie sich solche Bemerkungen, Littimer. Jawohl, gnädige Frau. Endlich, als es im Ganzen ziemlich viel Wortwechsel und Vorwürfe zwischen Mr. Steerforth und Fräulein Emily gegeben hatte, machte sich Mr. Steerforth eines Morgens aus der Villa, die wir in der Nachbarschaft von Neapel gemietet hatten, unter dem Vorwand davon, in einigen Tagen zurückzukehren. Er hat es mir überlassen, dem Mädchen zu erklären, er wäre nun eben einfach fort und es wäre alles zu Ende. Ich muss sagen, Mr. Steerforth hat sich höchst ehrenwert benommen. Die Miete war für 3 Monate vorausbezahlt und er machte durch mich, Fräulein Emily, das Anerbieten, für sie zu sorgen, so, dass sie eine höchst achtbare Person heiraten solle, die bereit war, das Geschehene zu vergessen. Und die zumindest ebenso gut war wie irgendeine andere Partie, die das Mädchen nach allem, was vorgefallen war, zu machen erwarten konnte. Denn sie war, wie gesagt, von sehr einfacher Herkunft. Und wer war diese Person, die Emily heiraten sollte? Ich, Sir. Sie? Ich war's. Ich erklärte mich Mr. Steerforth gegenüber bereit... Das interessiert nicht, Littimer, wozu Sie sich bereit erklärten. Und ich glaube es nicht. Das hätte mein Sohn nie getan. Aber kein Wort davon. Erzählen Sie weiter. Ich war bereit, Sir, alles zu tun, um Mr. Steerforth aus einer unangenehmen Verlegenheit zu helfen. Deshalb übernahm ich den Auftrag, dem Mädchen alles zu sagen. Als ich ihr die Abreise Mr. Steerforths mitteilte und das alles zu Ende war... wollte sie erst nicht recht begreifen und es nicht glauben. Und dann, als sie begriff, wurde sie beinahe wahnsinnig. Wir mussten sie mit Gewalt daran hindern, sich etwas anzutun. Weiter, Littimer! Als ich zu dem zweiten Teil meines Auftrages kam, Sir, ich ging gegen Abend zu ihr und sie weinte. Ich hatte es gut gemeint und wollte ihr meinen achtbaren Namen geben und ihr also diese Heirat vorschlug. Da hat sie... Eine heftigere Person, Sir, ist mir niemals vorgekommen. Sie war außer sich, schrie mich an. Ich konnte nicht weitersprechen. Sie schlug mich ins Gesicht. Das kann ich mir denken. Und griff da nach einem Messer. Ich glaube, sie hätte mich umgebracht, Sir. Am nächsten Morgen war sie weg. Sie war in derselben Nacht aus der Villa weggelaufen. Und seitdem hat man von ihr nichts mehr gehört. Aber wo ist sie hin? Ich kann darüber nichts sagen, Sir. Sie ist vielleicht tot, Copperfield. Es würde mich nicht wundern. Das ist alles, Littimer? Das ist alles, gnädige Frau. Was das Mädchen betrifft. Sie können gehen, Littimer. Und ich will Sie hier nicht mehr sehen. In meinem Hause ist für Sie kein Platz. Jawohl, gnädige Frau. Sie haben alles gehört, Copperfield. Mehr kann ich nicht tun. Vielleicht ist das Mädchen tot, vielleicht nicht. Wenn Sie sie finden können, umso besser. Wir werden sie suchen, Madam. Schön, Copperfield. Ich höre, es geht Ihnen gut. Sie schreiben in Zeitungen. Sie fangen an, berühmt zu werden. Ich habe bei Zeitungen einige kleine Erfolge gehabt, Madam. Ich habe die Zeitungen gelesen, Copperfield. Sie haben keine Mutter mehr? Nein, Madam. Das ist schade. Ich glaube, Ihre Mutter würde stolz auf Sie sein, Copperfield. Als ich mit Traddles aus dem Haus kam, sahen wir Steerforths Mutter noch auf der Terrasse sitzen. Aufgerichtet und unbeweglich sah sie in den blühenden Park hinaus. Vor der Parkmauer trafen wir Littimer. Er hatte auf uns gewartet. Wenn ich Sie noch einen Augenblick sprechen kann, Mr. Copperfield. Wollen Sie noch etwas von uns, Littimer? Ich könnte Ihnen vielleicht mit einer Auskunft dienen, Mr. Copperfield. Ich habe oben nicht alles erzählt, was ich weiß, Mr. Copperfield. Vielleicht kann ich Ihnen sehr wertvoll sein, Sir. Lady Steerforth nimmt an, dass sich das Fräulein ertränkt hat. Das wäre zwar möglich, Sir, aber ich glaube es nicht. Wir haben sie nicht mehr gesehen, aber vielleicht haben ihr Fischer und die Frauen und Kinder von Fischern geholfen. Fräulein Emily hatte diese einfachen Leute von Fischern sehr gerne. Sie hat sich oft am Strand mit ihnen unterhalten und ist mit ihnen in den Fischerbooten zum Fischen hinausgefahren, wie sie es von zu Hause gewöhnt war. Ich habe nachher Mr. Steerforth von allem verständigt. Er hat mich zum Dank dafür entlassen und fortgeschickt. Ich bin jetzt ohne Stellung, Sir. Ich dachte, Lady Steerforth würde mich weiter in Dienst nehmen, aber Sie haben gehört, was sie gesagt hat. Ich bin jetzt ohne Dienst, Sir. Ein armer Mann. Und was wissen Sie von Emily weiter? Ich weiß vielleicht einiges. Fräulein Emily hatte in London eine Bekannte, eine Jugendfreundin oder Schulfreundin oder dergleichen, mit der sie hie und da Briefe wechselte. Ich weiß den Namen. Und? Vielleicht ist Fräulein Emily hier in London? Ich glaube, dass sie hier ist, Sir. Wo sollte sie sonst sein? Nach Yarmouth ist sie nicht zurückgekehrt. Ich war dort, Sir, und habe mich erkundigt. Und wer ist diese Freundin von Fräulein Emily? Ich weiß den Namen, Sir, und ich kann sie finden. Für mich ist das nur eine kleine Arbeit und mit einigen Kosten verbunden und etwas Zeit. Mit einem Wort, Traddles, er will Geld. Ich möchte das nicht so sagen, Sir, aber ich könnte eines Tages Ihnen oder Ihrem Freund sagen, wo sie ist. So sagen Sie es doch schon, wenn Sie es wissen. Ich kenne so viele Leute in Yarmouth und von Emilys Leben und ihren Schulfreundinnen und... Die Freundin, um die es sich handelt, Mr. Copperfield, ist in London. Aber London ist groß. Und diese Freundin, Sir, ist etwas heruntergekommen, wie ich glaube. Sie werden sie nicht finden, aber mir wird es möglich sein. Was sollen wir tun, Traddles? Ich glaube, David, er kann Geld bekommen. Hier ist die Anschrift meines Büros, Littimer. Kommen Sie heute Nachmittag oder morgen zu mir? Jawohl, Sir. Ich werde pünktlich sein. Noch eins, Littimer. Wo ist Steerforth? Sie werden ihn nicht finden, Sir. Ich weiß nur, dass er seit einem Monat mit einer Yacht und einigen Freunden irgendwo an der spanischen oder französischen Küste herumsegelt und dass er das Schifferleben fortführen will, bis er es satt hat. Er wird nicht so schnell nach Hause kommen, Sir. Aber das kann Ihnen gleich sein. Mr. Steerforth war sehr ungerecht zu mir, als er mich entließ. Ich hatte ihm gute Dienste geleistet. Sehr gute und vertrauliche Dienste, Sir. Ich verstehe, Littimer. Komm, Traddles. Ich bin nachmittags in Ihrem Büro, Sir. Einige Zeit später erhielt ich aus Canterbury von Micawber einen Brief. Ich las ihn nicht ohne Verwunderung. Er lautete: Geehrter Herr, Verhältnisse, die außerhalb des Bereiches meiner persönlichen Kontrolle sind, in Verbindung mit der hohen Stufe, auf die Ihre Talente Sie inzwischen erhoben haben, halten mich ab, den Gefährten früherer Zeiten mit der altgewohnten Benennung Copperfield anzureden. Wenn ich nun, gescheitert und vom Schicksal zermürbt, die Feder ergreife, so gestatten Sie mir, vorauszuschicken, dass der Zweck meines Briefes keine Geldangelegenheit ist. Meine glänzenden Träume sind für immer zerronnen. Mein Friede ist gestört, mein Humor gebrochen. Mein Herz sitzt nicht mehr auf dem rechten Fleck und ich gehe nicht mehr aufrecht vor meinen Mitmenschen. Mit einem Wort, ich bin ein elender Mensch. Ich habe nur noch die Hoffnung, eine Frist von 48 Stunden zu benutzen, um in London zu retten, was zu retten ist. Ich fühle mich kaum mehr berechtigt, meine früheren Freunde, Mr. Copperfield und Dr. Thomas Traddles, um die Gefälligkeit zu bitten, mich zu treffen. Ich beschränke mich darauf, die Bemerkung fallen zu lassen, dass zu der unten angegebenen Stunde und dem angegebenen Ort Sie erwarten wird, was noch übrig ist von den Trümmern des gefallenen Turmes Wilkins Micawber. Ich las den Brief mehrere Male durch, ehe ich ihn verstand, und wusste noch immer nicht, wie ich daran war, als Traddles zu Besuch kam. Ich störe dich, David? Nein, im Gegenteil, ich brauche dich, Traddles. Ich habe einen sehr merkwürdigen Brief von Mr. Micawber bekommen. Was? Und ich habe soeben einen von Mrs. Micawber bekommen. Hier, lies. Du kannst inzwischen den von Mr. Micawber lesen. Er schreibt, dass er völlig auseinander ist und uns treffen will. Das Gleiche schreibt Mrs. Micawber. Es muss irgendetwas Ernsthaftes geschehen sein, David. Wann kommt Mr. Micawber nach London? Er schreibt, dass er uns übermorgen erwartet. Wollen wir mitsammen hingehen? Ich denke schon, Traddles. Obgleich wir eine Viertelstunde vor der Zeit beim King's Bench Gericht ankamen, vor das uns Mr. Micawber bestellt hatte, fanden wir Mr. Micawber schon anwesend. Er stand bedrückt auf der Straße und starrte vor sich hin. Als wir ihn begrüßten, war sein Benehmen etwas verlegen. Erst nach und nach wurde er wieder der Alte. Meine Herren, Sie sind Freunde in der Not. Wahr, Freunde. Aber ich bin heute kein Mensch mehr, sondern ein Subjekt, wenn ich mir diesen Ausdruck erlauben darf. Ich bin das zertrümmerte Bruchstück eines Menschen. Kommen Sie, Mr. Micawber. Machen Sie sich nicht schlechter, als Sie sind. Seien wir die Alten. Sagen Sie uns, was Sie bedrückt. Danke Ihnen, Copperfield. Das tut gut. Wie geht es Ihrer Frau? Ich hoffe, es geht ihr und den Kindern gut. Dr. Traddles, meine Frau befindet sich nur so. Wir erwarten zu alledem noch Familienzuwachs. Oh. Copperfield, es haben sich Dinge zugetragen. Dinge, deren ich mich schäme, die mich zermürben. Nanna. Jawohl. Als ich einst ein Bewohner des King's Bench Gefängnisses war, ich saß meiner Schulden wegen im Turm, Dr. Traddles, Da war ich immerhin noch ein Mensch. Ich war wegen meiner Schulden nicht unehrenhaft. Aber heute... Was ist denn geschehen, Mr. Micawber? Hat sich in Canterbury etwas ereignet? Vielleicht mit unserem Freunde Mr. Heath? Mr. Copperfield, wenn Sie meinen Prinzipal, meinen Chef, Mr. Heath, Ihren Freund nennen, so tut es mir leid. Wenn Sie ihn meinen Freund nennen, so muss ich einfach lächeln. Er hat mich in meiner Eigenschaft als Mensch und Advokaturschreiber bis an den Rand der Verzweiflung gebracht. Kein Wort von ihm, Copperfield, ich bin mit ihm fertig. So, Und wie geht es Dr. Wakefield? Und Agnes? Dr. Wakefield ist krank, Copperfield, sehr krank. Oh. Aber Miss Agnes, sie ist der einzige Lichtblick in diesem Hause. Wenn sie nicht wäre, Copperfield. Aber meine Herren, das geht mir zu nah. Ach, David, wir wollen irgendwo hingehen. Wir können nicht alles auf der Straße besprechen. Kommen Sie, Mr. Micawber. Sie werden bei mir zu Hause ein Glas von Ihrem Punsch machen. Ihre Sorgen werden Ihnen dann leichter vorkommen. Machen Sie mit mir, was Sie wollen, Copperfield. Ich bin nur mehr ein Strohhalm. Ich bin zerrissen, Dr. Traddles, hin und her geworfen. Ich bin einfach fertig. Wir machten es uns zu Hause bequem und ließen Mr. Micawber Zeit, sich zu beruhigen. Meine Tante war sehr nett zu ihm, und dann kam auch Mr. Dick. Er, der von Natur aus immer Teilnahme für jeden Unglücklichen hatte, entdeckte schnell, woran es fehlte. Innerhalb von 3 Minuten hatte er Mr. Micawber mindestens 6-mal die Hand geschüttelt. Ich danke Ihnen, Mr. Dick, ich danke Ihnen, ich danke Ihnen. Sie werden sich gleich sehr gut fühlen, Mr. Micawber. Man muss immer hübsch munter bleiben. Machen Sie es sich behaglich. Bitte nehmen Sie Platz. Hier, der Lehnstuhl neben Dr. Traddles. Er ist für Sie. Ich danke Ihnen, Mr. Dick. Ich danke Ihnen sehr. Sie sind ein alter Freund Davids, Mr. Micawber. Ich wollte, ich hätte Sie schon früher gekannt. Madam, ich wollte, ich hätte ebenfalls die Ehre gehabt, Sie zu einer früheren Zeit zu kennen. Ich war nicht immer das Bruchstück eines Menschen, den Sie jetzt vor sich sehen. Ich hoffe, Mr. Micawber, Ihrer Frau und Ihren Kindern geht es gut? Danke, Mr. Dick. Das heißt, Madam, Sie befinden sich so wohl, wie Verbannte und Ausgestoßene es nur sein können. Oh Gott, was meinen Sie damit? Was sagt er da, David? Tante, Mr. Micawber wird uns alles erzählen. Er soll uns nur zuerst einen Punsch machen oder mit uns ein Glas Tee trinken und sich beruhigen. Nun, Mr. Micawber, wie wäre es mit einem Punsch? Er macht ihn ganz ausgezeichnet, Miss Todwood. Wirklich. Dr. Traddles ist zu gütig, Madam, aber ich weiß nicht, Copperfield, ob ich in meiner Verfassung einen Punsch fertig bringe. Dann wollen wir Tee trinken. Sie sind unter guten Freunden, Mr. Micawber. Was gibt es denn nun eigentlich? Was es gibt? Schurkerei gibt es. Schlechtigkeit gibt es. Heuchelei, Betrug gibt es. Niederträchtigen Betrug. Und der Name der ganzen Schlechtigkeit ist Uriah Heep. Was sagen Sie da, Mr. Micawber? Uriah Heep? Er ist ein Betrüger? Jawohl, Copperfield, jawohl, Madam, das ist er. Haben Sie dafür Beweise, Mr. Micawber? Ich habe sie, Dr. Traddles. Ich weiß, dass Mr. Heep Dr. Wakefield zugrunde gerichtet hat. Ich weiß, dass er Sie, Madam, betrogen und um Ihr Geld gebracht hat. Er, Mr. Heep, jawohl, er allein ist dieser Schuft. Uriah Heep hat mein Geld? Entschuldigen Sie, Madam. Mr. Micawber, Sie sagen da etwas sehr Ernsthaftes. Wenn Sie dafür keinerlei Beweise haben, ich meine echte Beweise, Mr. Micawber, dann... Ich werde sie haben, Dr. Traddles. Mr. Micawber, was Sie da sagen... Werde ich mit allen Beweisstücken unterstützen können, sobald ich etwas mit mir zur Ruhe gekommen sein werde. Ich habe die Beweise und ich werde sie in einem Schriftsatz so stichhaltig zusammenstellen, dass es keinen Zweifel gibt. Ich habe mit mir gekämpft. Aber der Kampf ist vorüber. Madam, ich weiß, ich bin hier unter Freunden und das gibt mir Mut. Man sieht mich wieder wie einen Menschen an. Ich kann dieses elende Leben nicht länger führen als Handlanger dieses Mr. Heep, der alles getan hat, mich an seinen Schurkereien mitschuldig zu machen. So bleiben Sie doch sitzen. Ja, so warten Sie doch, Mr. Micawber. Ich kann nicht mehr. Copperfield, vielen Dank, Mr. Dick. Ich bin so elend, Madam, dass ich keinem Menschen meine Hand geben werde, bis... Mit einem Wort, bis meine Hand wieder rein ist. Ich hoffe, in 8 Tagen mit einem Schriftsatz so weit zu sein, wie ich wünsche. Leben Sie bis dahin wohl, Madam. Leben Sie wohl, Copperfield. Leben Sie wohl, Traddles. Und ich danke Ihnen herzlich, Mr. Dick. Aber warum gehen Sie schon, Mr. Micawber? So bleiben Sie doch. Während wir uns noch aufgeregt und verwundert in Vermutungen über seine Andeutungen ergingen, kam ein Bote mit einem Brief aus einem nahen Wirtshaus, in dem sich Micawber niedergesetzt hatte, um uns zu schreiben. Er forderte uns auf, die betreffende Angelegenheit für die nächsten 8 Tage höchst geheim und vertraulich zu behandeln und bat uns, in 8 Tagen in Canterbury in Dr. Wickfields Büro zu erscheinen. 8 Tage später waren Tante Betsy, Traddles und ich in Canterbury. Am nächsten Morgen, pünktlich um 10 Uhr, fanden wir uns in der Kanzlei ein. Mr. Micawber schloss sein Pult auf, nahm einen Umschlag mit einem dicken Schriftstück an sich und steckte gewohnheitsmäßig sein Lineal zwischen die Knöpfe seiner Weste. Und dann sagte er uns, er sei nun bereit, den Vulkan zur Explosion zu bringen. Eine Explosion, Mr. Micawber? Was reden Sie da von einem Vulkan? Ich hoffe, Miss Trotwood, Sie werden bald Zeugin des Ausbruches dieses Vulkanes sein. Sind Sie soweit, Mr. Micawber? Ich bin bereit. Ich denke, Doktor, Sie werden erlauben, wenn ich Miss Trotwood und Copperfield nun davon verständige, dass ich in der Zwischenzeit Ihren Rat eingeholt und Ihnen meine Unterlagen unterbreitet habe. Mr. Micawber hat mich über alles, was er beabsichtigt, zu Rate gezogen und sich mit mir verständigt. Ich habe mich auch mit Miss Agnes in Verbindung gesetzt, David. Ist Agnes zu Hause? Miss Copperfield. Und Dr. Wickfield? Dr. Wickfield liegt zu Bett, Madam. Ich möchte Sie nun zu Mr. Heep führen. Er weiß, dass wir kommen? Im Gegenteil, Copperfield. Er hat keine Ahnung. Darf ich bitten, Madam? Dr. Traddles? Ja. Copperfield? Micawber führte uns über die Treppe in Uriah Heeps Büro, ließ uns eintreten und meldete uns mit sonorer Stimme an. Ich hatte Uriah Heep lange nicht mehr gesehen. Unser Besuch überraschte ihn offenbar, und mit einem leichten Stirnrunzeln sah er vor allem meine Tante Betsy und Traddles vor sich stehen. Eine Sekunde später war er so kriechend freundlich wie immer. Wahrhaftig, es ist ein unerwartetes Vergnügen, Miss Trotwood, alle seine Freunde aus London auf einmal um sich zu sehen. Wie geht es Ihnen, Miss Trotwood? Und Ihnen, euer Hip, nach Ihrem Büro zu urteilen, gut. Es hat sich hier einiges verändert, Miss Trotwood, seit der Zeit, als ich hier nur ein kleiner Schreiber war. Ich freue mich, Sie zu sehen, Copperfield. Micawber, lassen Sie Miss Agnes und meiner Mutter sagen, dass wir Besuch bekommen haben. Jawohl, Sir. Meine Mutter wird sich sehr freuen, Miss Trotwood, Ihre Bekanntschaft zu machen. Nehmen Sie Platz, Madam. Einen Stuhl, Copperfield. Setzen Sie sich, Dr. Traddles. Sie sind sehr beschäftigt, Mr. Heep. Nein, Doktor. Nicht so sehr, wie ich es wünschte. Aber Sie wissen ja, Advokaten, Haifische und Blutegel sind nicht so leicht zu befriedigen. Nicht etwa, dass ich und Mr. Micawber im Allgemeinen nicht alle Hände voll zu tun hätten, seit Mr. Wickfield kaum noch zu etwas fähig ist. Dr. Wickfield ist krank, höre ich. Es geht, Copperfield. Er liegt zu Bett. Rheuma und dergleichen. Auch die Nerven. Sie wissen ja. Sie haben Mr. Wickfield nicht gekannt, Dr. Traddles, aber was war Dr. Wickfield für ein tüchtiger, geehrter, ausgezeichneter Rechtsanwalt früher? Aber heute? Was gibt's, Micawber? Treten Sie bitte ein, Miss Agnes. Guten Morgen, Tante Betsy. Guten Morgen, mein Kind. Guten Morgen, Dr. Traddles. Miss Agnes? Ich freue mich, dass du da bist, David. Ich sah, wie Uriah Heep Agnes beobachtete, während sie uns begrüßte, und ich sah, dass Micawber wie auf eine vereinbarte Weise Traddles einen Wink gab und dieser das Zimmer verließ. Dann schloss Micawber die Tür und pflanzte sich davor wie ein Wachtposten auf. Sie brauchen nicht zu warten, Micawber. Ich brauche Sie jetzt nicht. Ich warte sehr gerne, Mr. Heep. Und worauf warten Sie? Sie hören doch, dass Sie überflüssig sind. Ich habe es gehört, Mr. Heep. Und? Warum stehen Sie noch herum? Weil ich es so will, Mr. Heep. Bitte? Ich höre wohl nicht recht. Was sagten Sie? Ich sage, was ich sage, Mr. Heep. Micawber! Ich fürchte, ich werde Sie entlassen müssen. Gehen Sie, ich werde nachher mit Ihnen reden. Sie mit mir? Wenn es einen Schurken auf Erden gibt, mit dem ich schon zu viel gesprochen habe, so heißt dieser Schurke Hieb, Hieb, jawohl, und Hieb. Sind Sie wahnsinnig geworden? Verlassen Sie das Zimmer! Er muss verrückt sein, Copperfield. Meinen Sie wirklich, Uriah Heep? Was heißt das? Copperfield, verlassen Sie sich auf mich. Ich stehe hier und hier bleibe ich. Und nun kommt die Abrechnung, Mr. Heep. Ach so, eine Verschwörung. Sie haben die Herrschaften herbestellt, Micawber. Madam, Miss Agnes, Copperfield, Sie sollten sich schämen, mit meinem Schreiber unter einer Decke zu stecken. Nehmen Sie sich in Acht, Copperfield. Ich weiß, wir sind keine Freunde. Sie waren von Anfang an immer mein Feind, ich weiß das, und Sie neiden mir, was ich erreicht habe. Micawber, gehen Sie hinaus! Verlassen Sie das Zimmer! Das ist mein Haus hier! So, Ihr Haus, Mr. Heep? Ist es schon so weit, Agnes? Es ist noch unser Haus, David, noch. Aber vielleicht nicht mehr lange, wenn es nach ihm geht. So, meinen Sie, Miss Agnes? Was soll das heißen? Was fällt Ihnen ein, Mr. Heep? Was mir einfällt? Schöne Leute, herzukommen, ohne angemeldet zu sein und meinen Schreiber, einen elenden Kerl, wie sie einmal selber einer waren, Copperfield, als sie mit ihm in London zusammen wohnten, zu bestechen, dass er mich verleumdet. Miss Trotwood, es wäre besser, Sie machten der Sache ein Ende. Oder ich will es mit Ihrem Mann, der mir gut bekannt ist, zu einem Ende bringen, das Ihnen nicht angenehm sein wird. Ich habe die Geschichte Ihrer Ehe mit Mr. George nicht umsonst aus unseren Akten kennengelernt. Ich bin informiert, Miss Trotwood. Und Sie, Miss Agnes, lassen Sie sich mit Miss Trotwood und Copperfield nicht ein. Man soll nicht vergessen, dass ich einige Leute hier in meiner Hand habe. Micawber, gehen Sie! Ich empfehle Ihnen zu gehen. Was gibt's? Wer ist da? Kommen Sie herein, Dr. Traddles. Ich habe Ihre Mutter mitgebracht, Mr. Heep. Ich habe mir die Freiheit genommen, mich ihr vorzustellen. Was soll das? Was haben Sie überhaupt hier zu tun, Dr. Traddles? Was wollen Sie hier? Mr. Heep, ich bin hier in meiner Eigenschaft als Vertreter und Freund Dr. Wickfields. Ich habe eine von ihm ausgestellte Vollmacht in der Tasche, an seiner Stelle in all seinen Angelegenheiten zu verhandeln. Sie haben Dr. Wickfield eine Vollmacht abgeschwindelt? Dr. Wickfield hat sich etwas abschwindeln lassen, das weiß ich. Und Sie wissen es auch, Mr. Heep. Aber ich denke, wir wollen uns in dieser Angelegenheit zuerst an Mr. Micawber wenden, der uns etwas zu sagen hat. Nehmen Sie einen Stuhl, Mrs. Heep. Es wird gut sein, wenn Sie auch hier sind. Ui, ich flehe dich an. Sei demütig, sei bescheiden. Still, Mutter. Je weniger du sprichst, desto besser. Ui, es ist alles herausgekommen. Ui, ich flehe dich an. Überlass das mir, Mutter. Fangen Sie an, Mr. Micawber. Mr. Heep. Mr. Micawber hat einen Schriftsatz verfasst, den er Ihnen zur Kenntnis bringen wird. Ich interessiere mich nicht dafür, was mein Schreiber zu sagen hat. Fangen Sie an, Mr. Micawber. Die Sache interessiert uns alle. Ich möchte nur wissen... Ich bitte um Gehör, meine Damen und Herren. Ich habe mir erlaubt, einen Schriftsatz zu verfassen, dessen Abschrift ich durch Herrn Dr. Traddles, der auch mein Anwalt und Vertreter ist, bei Gericht habe deponieren lassen. Ich lese vor. Miss Trotwood... Meine Herren. Lieber Gott, was für ein dickes Bündel Papiere. Harte Tante. Indem ich vor Ihnen erscheine, um das Verbrechen eines fortgesetzten Betruges aufzudecken, verlange ich keinen Lohn für mich. Von der Wiege an, ein Opfer pekuniärer Verpflichtungen, denen ich niemals nachkommen konnte, war ich ein Spielball der Verhältnisse. Auf einer Höhe von Schmach, Not, Verzweiflung und Verschuldung trat ich in die Kanzlei bzw. das Büro Wickfield und Heep ein, das in Wirklichkeit allein geleitet ist von Heep. Heep und nur Heep allein ist für alles verantwortlich, was sich an Betrug und Verbrechen hier zugetragen hat. Das ist unerhört! Mr. Micawber, geben Sie diese Akten her! Sie gehören dem Büro! Das ist mein Schriftsatz, Sir, meiner. Geben Sie her! Kommen Sie mir nicht zu nah, Mr. Heep! Ich warne Sie! Lassen Sie Mr. Micawber weiterlesen, Mr. Heep. Sie werden genug Gelegenheit haben, dazu Stellung zu nehmen. Setzen Sie sich, Uri Heep, und geben Sie Ruhe. Ich habe das Recht zu wissen, was hier los ist. Weiter, Mr. Micawber. Uri, ich bitte dich, ich flehe dich an. Sei still, Mutter! Das Honorar, gegen das ich in die Dienste Mr. Heeps trat, wurde nicht weiter festgesetzt, mit Ausnahme einer Kleinigkeit von 22 Schilling und 6 Pence die Woche. Meine sonstige Entlohnung hing von dem Wert meiner geschäftlichen Bemühungen für Mr. Heep ab, mit anderen und deutlicheren Worten von der Niedrigkeit meines Charakters, der Habsucht meiner Person, der Armut meiner Familie und der Skrupellosigkeit, mit der ich Mr. Heep zu Diensten sein sollte. Mr. Heep wusste, dass ich bald genötigt sein würde, pekuniäre Vorschüsse und Anleihen zur Erhaltung meiner sich in Vermehrung befindlichen Familie zu verlangen. Er manövrierte mich in eine Abhängigkeit hinein, indem er mir immer nur sehr geringe Geldbeträge gegen Abgabe von Schuldscheinen und kurzbefristeten Wechseln gab, sodass ich, arm wie ich bin, mich bald ganz in seiner Hand befand und gezwungen war, über seine Betrügereien, die mir in seiner Kanzlei nicht entgehen konnten, zu schweigen. Denn das war seine Methode und Absicht. Das ist nicht wahr! Es ist wahr, wie ich zu beweisen die Ehre haben werde. Sie haben die ganze Zeit Dr. Wickfield hintergangen, betrogen und in geschäftlichen Dingen zu Ihrem Vorteil in Unkenntnis gelassen, während Sie nach außen hin Dankbarkeit und Freundschaft für Dr. Wickfield geheuchelt haben. Das ist doch... Seien Sie still, Uje, hier bleiben Sie sitzen. Uje, ich flehe dich an, sei bescheiden. Gib zu, was du getan hast. Schweig, Mutter! Es ist nicht meine Absicht, auf alle in diesem Schreiben angeführten einzelnen Betrügereien einzugehen, obwohl sie mit Beweisen belegt und auch noch an anderer Stelle schriftlich festgehalten sind. Ich kann nicht umhin zu bekennen, dass ich mich an diesen Fälschungen und Betrügereien, zu denen mich Heep zu schweigen gezwungen hat, in gewissem Sinne mitschuldig gemacht habe, eben durch dieses mein Schweigen. Aber der Kampf mit meiner materiellen Not, die Frage Gehalt und Entlohnung oder kein Gehalt und keine Entlohnung, gleichbedeutend mit Brot oder kein Brot für meine Kinder, haben aus mir gemacht, was ich geworden bin. Was ich tun kann, um wieder gut zu machen, was ich schlecht gemacht habe, ist, die Gelegenheit zu benutzen, alles an den Tag zu bringen und dem getanen Unrecht ein Ende zu bereiten. In diesem Sinne habe ich in mühsamer Arbeit seit Monaten in heimlicher Untersuchung alles zusammengetragen, was dienlich sein kann, getanen Schaden wieder gut zu machen. Sie haben in den Akten spioniert, Mikorba, das ist Vertrauensbruch. Ich werde Sie belangen. Tun Sie das, Uje Heep, aber nachher. Weiter, Mr. Mikorba. Das alles ist sehr interessant, Rattles. Warte, David, ich kenne die Akten. Es kommt noch deutlicher. Miss Agnes, ich schwöre Ihnen. Sagen Sie lieber nichts, Mr. Heep. Uje, ich bitte dich, Sie wissen alles. Lass, Mutter. So einfach ist das nicht. Nur weiter, weiter. Weiter. Meine Anklagen gegen Heep sind folgende. Erstens, als Dr. Wickfields Fähigkeiten und sein Gedächtnis und Interesse für das Geschäft durch Ursachen herbeigeführt wurden, die ich nicht näher erläutern will... Sagen Sie es ruhig, Micawber. Dr. Wickfield war sehr oft betrunken. Das ist nicht wahr, David. Das kann er nicht sagen. Warte, Agnes, hab Geduld. Und als Dr. Wickfields Arbeitskraft infolgedessen schwächer und schwächer wurde, da verwirrte Mr. Heep alle Geschäftsverhandlungen, und zwar mit voller Absicht. Zu den Zeiten, in denen Dr. Wickfield am wenigsten geeignet war, Geschäfte vorzunehmen, hat Heep Dr. Wickfield stets veranlasst, zu wichtigen Dokumenten seine Unterschrift herzugeben, indem er sie ihm gegenüber als Dokumente ohne besondere Wichtigkeit bezeichnete. Er verleitete Dr. Wickfield auf diese Weise, ein bestimmtes Konto von 12.614 Pfund und 2 Schilling und 9 Pence anzugreifen und es zur Bezahlung angeblicher Geschäftsunkosten und sonstiger Ausfälle zu verwenden, die entweder nicht bestanden oder deren Unterlagen gefälscht und niemals tatsächlich vorhanden waren. Er gab dem Ganzen den Anschein, als habe Dr. Wickfield gewisse Fehler begangen und sich dadurch eines unredlichen Vergehens schuldig gemacht. Auf diese und ähnliche Weise bekam Heep Dr. Wickfield in seine Gewalt. Das muss man mir beweisen, Mr. Micawber. Beweisen Sie mir das, Copperfield. Zu dieser Zeit war Micawber überhaupt noch nicht hier im Büro. Dr. Traddles, ich ersuche Sie, Mr. Heep, zu befragen, wer nach Mr. und Mrs. Heep die elende Wohnung bezogen hat, als Mr. und Mrs. Heep sie verließen. Sie Narr, Sie! Sie wohnen doch nun in meiner alten Wohnung. Was fragen Sie denn da? Dr. Traddles, bitte fragen Sie Mr. Heep, ob er in seiner alten Wohnung, die ich mitsamt den Möbeln übernommen habe, ein Taschennotizbuch aufbewahrt hat. Mein altes Taschennotizbuch? Sie haben es gefunden? Wo war es? Sie wollten es vielleicht verbrennen, Mr. Heep, aber es ist nicht verbrannt. Ich habe es im Kamin gefunden. Nicht verbrannt? Es ist noch sehr gut lesbar, Mr. Heep. Das ist Diebstahl. Das Notizbuch ist mein Eigentum. Das Notizbuch befindet sich bei meinen Akten, Mr. Heep. Es wird nicht verloren gehen. Das Notizbuch besagt gar nichts. Uje, ich bitte dich, sei demütig, sei bescheiden. Ruhig, Mutter, damit kommt man mir nicht bei. Wir wollen uns bemühen, Mr. Heep, für etwas zu sorgen, womit wir Ihnen beikommen und mit Ihnen bald fertig werden. Zweitens, Heep hat bei verschiedenen Gelegenheiten und zu verschiedenen Posten, die ich festgestellt habe, in Büchern und Dokumenten die Unterschrift Dr. Wickfields gefälscht und auf diese Weise falsche Unterlagen fabriziert. Nein! Die Veruntreuung der oben erwähnten Summe von 12.614 Pfund, 2 Schilling und 9 Pence, durch die Miss Betsy Trotwood um ihr Vermögen gebracht wurde, ist nur eine von diesen Machenschaften. In meinem Besitz befinden sich weiter eine Reihe von verschiedenen Bogen Papier, mit nachgemachten Unterschriften Dr. Wickfields, die für jedermann ersichtlich von Heep stammen. Heep wollte sie verbrennen, aber sie sind nicht verbrannt. Ferner befinden sich in meinem Besitz Akten über ein Kapital von 8.000 Pfund, das durch falsche Machenschaften ebenfalls als verloren gegolten hat, sowie Privataufzeichnungen Heeps, aus denen seine Betrügereien hervorgehen. Sie haben meinen Aktenschrank erbrochen, Mr. Micawber? Erbrochen? Ich habe ihn oft genug mit Ihren eigenen Schlüsseln geöffnet. Sie haben Dokumente entwendet? Sie wissen, was das bedeutet? Sie haben alles, was in meinem Aktenschrank war, zurückzugeben. Die Beweisstücke waren in meinem Besitz, aber ich habe sie Dr. Traddles übergeben. Ui, gib nach, bevor es zu spät ist, demütige dich. Ach! Mr. Copperfield, Miss Agnes, reden Sie Uriah zu. Er soll sich nicht ins Unglück bringen. Ich komme jetzt zum Schluss. Alles, was ich in einzelnen Punkten ausgeführt und mit Belegen versehen habe, übergebe ich hiermit Dr. Traddles, Rechtsanwalt in London. Vielleicht habe ich mich durch Mitwisserschaft an den Betrügereien und Fälschungen Heeps mitschuldig gemacht. Schuldgefängnis und Not haben mich seinerzeit nicht entehrt. Wenn ich nun in einem anderen Maße schuldig geworden bin, werde ich mich der besseren Gerechtigkeit beugen. Unterschrift: Wilkins Micawber. Hier, Dr. Traddles, ich übergebe Ihnen nun auch dieses Schriftstück. Die anderen haben Sie schon. Halt! Mr. Heep, was tun Sie? Na, lassen Sie ihn, Micawber. Er öffnet seinen Aktenschrank, um nachzusehen. Ich will doch sehen. Wo sind die Bücher? Meine Bücher! Wo sind meine Bücher und Dokumente? Sie meinen Ihre gefälschten Bücher und gefälschten Dokumente? Sie sind fort! Weg! Sie haben sie gestohlen! Ich besitze sie, Mr. Heep. Die Firma heißt noch immer Dr. Wickfield und Heep. Vergessen Sie das nicht. Ich verwahre sie und bei mir werden sie gut verwahrt sein. Dr. Traddles, Sie haben meine Bücher, meine Bücher? Ich sage Ihnen das doch, Mr. Heep, ja, ich habe sie. Sie verwahren gestohlenes Gut, Mr. Traddles. Ist Ihnen das klar? Es ist mir vollkommen klar, was ich tue, Mr. Heep, und ich nehme das auf mich. Aber ich will etwas anderes von ihm als gefälschte Bücher. Uje Heep, wo ist mein Geld hingekommen? Ich will mein Geld zurückhaben. Ich will wissen, was damit geschehen ist. Uri, gib nach, ich flehe dich an. Sie wissen alles. Und was soll nun geschehen, Traddles? Mr. Heep wird alles herausgeben müssen, was er gestohlen und sich hier angeeignet hat. Und zwar bis zum letzten Heller. Nein, nie. Die Bücher und Papiere des Büros werden unter Verschluss gehalten und nachgeprüft. Ebenso das Vermögen Mr. Heeps, mit dem er für alles haften wird, was er an Betrügereien begangen hat. So? Muss ich das? Meinen Sie, Dr. Traddles? Es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, Mr. Heep. Vielleicht sind Sie klug genug, das einzusehen. Vielleicht auch nicht. Allerdings, das Gefängnis ist sicherer. Wenn eine Gerichtsverhandlung auch einige Zeit dauern wird, nach den Unterlagen, die wir haben, ist Ihre Bestrafung ganz sicher, Mr. Heep. David, willst du so gut sein, nach dem Rathaus zu gehen und ein paar Polizeidiener holen? Ja, ich gehe gleich. Ja, David, hole die Polizei. Ich komme mit dir, David, ich komme mit. Warten Sie, Copperfield! Los, geh, David. Wir halten ihn hier fest, bis du kommst. Warten Sie doch! Warten Sie doch! Miss Agnes! Copperfield! Ja, um Gottes Willen, so warten Sie doch! Warten Sie doch! Sie hörten die 9. Folge der Sendereihe Aus dem Leben David Copperfields. Nach dem Roman von Charles Dickens, für den Rundfunk geschrieben, von Otto Bielen. Es sprachen Erzähler Helmut Peine, David Hans-Jörg Knaben, Betsy Trudig Daniel, Agnes Katinka Hoffmann, Traddles Harald Meister, Mr. Dick Kurt Meister, Lady Steerforce, Gerda Maurus, Littimer, Alf Marholm, Micawber, Richard Münch, Heep, Kurt Beck, Mrs. Heep, Ruth Pera, Zofe, Judith Mildner. Die Regie hatte Kurt Meister. Hier noch ein Hörtipp für euch. Deutschland, April 1945. Michael Hansen, ein junger GI, kehrt in das Land seiner Geburt zurück, das nun in Trümmern liegt. Im Auftrag des Geheimdienstes soll er herausfinden, welche Rolle ein bedeutender Wissenschaftler des Naziregimes gespielt hat. In Frankfurt wurde Hansen in die Dienststelle der Psychological Warfare Division befohlen. Major Engel gab Hansen den Marschbefehl nach München. Haben Sie schon mal von der Eugenik gehört? Gehört ja. Damit werden Sie sich in der nächsten Zeit beschäftigen. Dr. Alfred Plötz. Der Mann war 1936 im Gespräch für den Friedensnobelpreis. Begründer der Eugenik und der Rassenhygiene. Plötz ist tot, doch Wagner, einstiger Freund des NS-Eugenikers, ist noch am Leben. Nachrichtenoffizier Hansen quartiert sich im Herrenhaus neben Plötz Schloss am Ammersee ein, pendelt von dort aus ins zerstörte München, um sich von Wagner die Geschichte von ihm, dem Idealisten und KZ-Überlebenden, und Plötz erzählen zu lassen. Vor allem das, wie konnte aus dem jungen Sozialisten Plötz, der fasziniert war von den utopischen Ikaria-Gemeinden in Amerika, später der Chef-Eugeniker der Nazis werden? Die Gleichheit kann nur durch eine allgemeine Höherentwicklung erreicht werden. Die Aufzucht eines starken, gesunden, vor allem auch schönen Geschlechts, das sich selbst als stark und schön versteht. Es muss eine biologische Revolution geben. Sie muss die soziale ergänzen. Das Nachkriegsepos Ikarien ist ein packender historischer Roman über die Abgründe von Macht, genetische Manipulation und über die Stunde Null in Deutschland. Geschrieben von einem der größten deutschen Gegenwartsautoren, Uwe Timm. Aber dieser Roman erzählt ja mehr. Das ist nicht nur der Plötz, der da erzählt wird, sondern da wird etwas erzählt über die Hoffnung von dem, dass es eine andere, gerechtere, menschlichere Welt gibt. Uwe Timm, Ikarien, gelesen von Ulrich Nöten. Hörbuchpodcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.